Quasselstrip. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Quasselstrip Podcast. Wir haben in der letzten Folge ja sehr viel über Kurzfilme und die Race geredet. Diesmal gibt's wieder ein allgemeines Thema und wieder mit denselben tollen Gästen Pictumundi. Pictumundi. Frühe neue hochdeutsche Diphthongierung. Und Vulpex, a.k.a. Georg. 100 Wasserhaus Lesezeichen Kaufbeleg. Soll ich mir jetzt auch noch was ausdenken? Meins war nicht ausgedacht. Meins auch nicht. Ah, verdammt. 100 Wasserhaus und es gibt ein 100 Wasserhaus Lesezeichen. Ja, mit solchen tollen Begriffen kann ich nicht dienen. Machen wir lieber weiter mit dem Thema, dafür haben die Leute ja auch dieses Video geklickt. Und zwar geht's um Anime und Geld. So, die böse Industrie. Ja, die böse Industrie. Eigentlich geht's mir so in die Richtung, was wir denn so bezahlen oder ob wir bezahlen. Und ich glaube, am besten frag mich mal euch beide, was habt ihr denn bisher so schätzungsweise ausgegeben? Für Anime, also nur reines Anime, kein Merchandise, sondern nur für die Möglichkeit, Anime schauen zu dürfen, zu können. Oder Manga, je nachdem. Warte. Das kann ich eigentlich ziemlich einfach rechnen. 300 Euro. Hast du auf deine Amazon-Liste geguckt, oder? Nein, ich habe exakt zwei Animes zu Hause, nämlich Death Note und Terror in Tokyo. Also nur für Anime oder auch für so Anime-Soundtracks? Ja, dann, kannst du. Wenn ich Soundtracks mitziehe, sind wir bei 250. Was ich so habe, ansonsten habe ich nämlich nichts gekauftes. Obwohl, nee, stopp, jetzt muss ich doch länger überlegen. Ich habe ja die Filme auch noch da. Ah, dann sagen wir mal 300 Euro, dann habe ich alles drin. Ich habe im Endeffekt nämlich nur zu Hause Death Note auf DVD, Terror in Tokio auf DVD, den Soundtrack zu Terror in Tokio, den Soundtrack zu Attack on Titan und noch halt diverse Filme wie Summer Wars und dann noch zwei Studio Ghibli. Drei Studio, wobei ich ein Geschenk gekriegt habe. Also, das wird alles in allem so um die 300 Euro maximal machen. Bei mir, ich weiß gar nicht, kann jetzt grob nicht überschlagen. Ich habe 38 Serien hier im Regal, beziehungsweise Anime, Filme und Serien. Also weiß nicht, es variiert ja schon deutlich. Aber ich habe eben auch schon seit einer geraumen Zeit Crunchyroll-Abo, hatte davor bei Anime On Demand ab und zu mal was gekauft und so. Also es summiert sich schon, glaube ich, ganz schön. Ja, schätze mal. Darf ich Mangas mit reinnehmen? Kannst du, meinetwegen. Dann würde ich sagen 3000 Euro. Bist du irre. Ich habe hier knapp 400 Mangas rumstehen, schätze ich. Das ist schon heftig. Das ist viel. Ja, kann ich nicht ganz mit dienen. Ich glaube, ich habe 400, vielleicht 500 Euro ausgegeben, wobei die Hälfte dafür Technolize drauf geht ungefähr. Ich habe mir neulich die Technolize-Serie für 180 Euro bestellt. Gab es auch für Filme dazu, aber das war so, ich wollte die halt unbedingt haben. Ja, aber ansonsten habe ich auch nicht so viel stehen im Regal. Findet ihr eine Frage, die ja immer gerne aufkommt oder eine Behauptung, die immer gerne aufkommt, ist, Anime sei zu teuer. Würdet ihr denn da zustimmen? Nein. Das kommt drauf an. Anime an sich finde ich nicht zu teuer. Animes von deutschen Verlagen zu holen, finde ich viel zu teuer. Ja, ich glaube, es kommt auf den Publisher an, aber es gibt Sachen wie, keine Ahnung, Kase oder so, die extrem teuer sind. Dann Universum oder so geht. Und vor allem, wenn man dann, ich glaube, im amerikanischen oder englischen Markt vergleicht, ist auch nochmal deutlich die Preise tiefer. Wobei die bei Mangas witzigerweise höher sind. Also ja, mach du es. Ich finde die Deutschen eigentlich alle zu teuer. Also ich finde, das Problem, das haben auch Serien in meinen Augen, ist, na, wie soll ich sagen, da sind zu wenig in einer Box. Also als Beispiel Fullmetal Alchemist, 64 Folgen, das wären 8 Boxen, finde ich sehr, sehr viel. Und das würde kosten, wenn man sich das kauft, irgendwie 300, 400 Euro, nur für halt eine Serie. Und das, finde ich, ist zu teuer. In meinen Augen einfach zu viel. Ja, also ich finde, man muss aber wirklich extrem differenzieren, weil, also nur mal so, ich habe für Planetes, was 24 Folgen sind, 30 Euro bezahlt. Und für Tatami Galaxy ebenfalls, das sind 12 Folgen, ebenfalls 30 Euro. Das sind 11 Folgen, oder? 11? Ja, stimmt, ich glaube, es sind 11, nicht 12, 11 Folgen. Und dann habe ich mal geguckt, die 6 Folgen von BlackRock Shooter, die kosten 80 Euro und wenn du den Blu-ray haben willst, sogar über 100 Euro. Also die Schwankungen sind halt extrem, finde ich. Und es kommt halt auch drauf an, welche Anime du bestellst. Und wenn ich jetzt mir so Planetes angucke, für 30 Euro hast du ungefähr 10 Stunden Unterhaltung, was eigentlich ein überragender Preis ist. Ich meine, du zahlst 3 Euro pro Stunde, das bekommst du in keinem Kino, das bekommst du für keinen, also für Filme in der Krabbelkiste vielleicht. Und selbst die, also bei Spielen, die neu rauskommen, hast du nicht so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also würde ich nicht sagen, dass das Anime an sich teuer ist, weil es gibt keinen Anime-Festpreis. Ich glaube, Peppermint ist auch noch ziemlich teuer, ja. Aber ich habe hier zum Beispiel Anne mit den roten Haaren rumstehen. Das sind 50 Folgen für 15 Euro. Also da kannst du überhaupt nichts sagen. Und auch Rose of Versailles ist, glaube ich, 20, 25 Euro für die 40 Folgen. Also kommt halt auf die Serien an und so. Oder Fleck war auch relativ günstig, also. Der Film meinst du jetzt? Oder hast du die Serie? Ich habe die Serie und den Film. Die Serie auch? Ich dachte, die hätten irgendwie eingestellt Die nach. ersten zwei DVD-Boxen kann man sich kaufen und die dritte muss man irgendwo Ja, bekommen. ich habe nämlich, so wie ich es nämlich gesehen habe, hat sich anscheinend so schlecht verkauft, dass sie die dritte Boxen oder so oder den letzten Teil gar nicht erst rausgebracht haben. Kann natürlich sein. Aber Ja, bei mir stehen also. auch nur die ersten zwei DVD-Boxen rum. Ja, also es hätte mich jetzt nicht, also würde mich nicht wundern, wenn es sich so schlecht verkauft hat. Also das Ding ist halt bei Anime, du hast ja keinen Festpreis so gesehen. Du hast ja bei Filmen kannst du relativ sagen, das bewegt sich um die 10 Euro. Bei Spielen hat sich jetzt so die 50, 60 Euro eingependelt, so als für einen AAA-Titel, als Startpreis und Bücher. Oder was weiß ich, die haben ja alle eine klare Preisspanne, aber das hast du halt bei Anime nicht. So. Deswegen finde ich es extrem schwierig zu sagen, Anime sei teuer. So. Kommt halt drauf an, was du suchst. So. Also Ja, sowas wie. klar, aber ich finde trotzdem, das wird mir trotzdem irgendwie zu teuer, bin ich ehrlich. Das weiß ich nicht so. Auch wenn du jetzt sagst, so ja, kommt drauf an, was ich suche und für wen. Und ich vergleiche sowas halt standardmäßig einfach mal mit. Aber ich finde auch Serien zu teuer. Ich finde es zu viel Geld. Ich finde einfach, für das, was ich kriege, ist es zu viel Geld. Wenn ich 300 Euro ausgeben muss, dass ich, na, sag schnell, ich 300 Euro ausgeben muss dafür, dass ich dann eine Serie komplett gucken kann. Das geht nicht. Ich fand schon, ich habe Death Note ja da. Das sind, glaube ich, auch 8 oder 7 DVDs. Das hat mich auch, glaube ich, 130 Euro gekostet. Das finde ich zu viel Geld für. Das ist eine Serie. Das ist nicht mehr. Das ist einfach, ich finde das zu viel. Ich finde auch, ich würde mir auch keine Serien kaufen, weil ich das auch zu viel finde. Ich finde das generell zu teuer. Ja, ich finde, das Ding ist halt auch, dass du meist durch den DVD-Kauf nichts extra hast. Also man kann ja zum Beispiel auch Bücher oder Comics online lesen oder so oder Mangas, aber da hast du ja wirklich was davon, wenn du das dir kaufst, weil es einfach ein anderes Gefühl ist, das wenn du das Buch wirklich in der Hand hast oder so. Aber ob du jetzt den Film, sag ich mal, über einen Stream beziehst oder so. Oder ob du den jetzt per DVD, Blu-ray guckst, das macht halt überhaupt gar keinen Unterschied. So, also zumindest je nachdem, vielleicht wenn es einen Film oder eine Serie nicht in Full HD gibt, dann kannst du den halt auf deinem Blu-ray-Player in Full HD gucken. Aber an sich ist das ja scheißegal, ob das, woher, sag ich mal, der Bildschirm das Signal bekommt für die Bilder. Deswegen haben die meisten DVD-Boxen oder Filme nicht so eine Attraktivität, die zu kaufen, so im Gegensatz zu anderen Medien. Ja, du bekommst aber ja auch nicht alles auf Stream, also vor allem die alten Sachen nicht. Und ich glaube auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch gesucht oder versucht wurde, mit Interviews oder anderem Zusatzmaterial nochmal quasi den Datenträger attraktiver zu machen. Ja, es gibt durchaus Boxen, wo du sagen kannst, ey, das lohnt sich, wenn du da tatsächlich Making-of mit dabei hast oder Audiokommentare oder so. Also das interessiert mich persönlich jetzt überhaupt nicht, aber das sind zumindest Sachen, die du halt dort bekommst, so wo du dann Mehrwert davon hast. Was du halt Also, aber ist nicht so, ich glaube, bei Technolize ist halt nichts weiter dabei, außer die Serie. So. Die habe ich mir jetzt halt gekauft, weil es die in deutscher Synchro nicht in guter Qualität irgendwo gibt im Internet. So. Es ist außer halt, weiß ich, wenn du so wirklich ganz zwielichtige Seiten besuchst. Aber ja, das ist halt das Ding. Wenn du sagst, das ist dir alles generell zu teuer, gibt es eine Preisspanne, wo du sagen würdest, da würdest du für Anime-Serien bezahlen. Jetzt mal nehmen wir mal eine 12- oder eine 24-Folgen-Serie, wo du sagst, für den Preis würde ich da zuschlagen. Ja, ich glaube, 2 € pro Folge fände ich relativ günstig, wenn man es umrechnet. Ich überlege jetzt gerade, was habe ich gezahlt? 80. Wie viel sind da drin? 2 € ist pro Folge wäre sehr günstig, das stimmt. Ich glaube, für mich wird es auch immer ein bisschen davon abhängen, wie viele Folgen es sind. Ich merke das zum Beispiel bei Terror in Tokio, da hat es mich 80 € gekostet, das waren halt beide. Und dann hatte ich sie komplett und das war für mich irgendwie erträglich. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, so viel Geld, sondern war für mich okay, weil es halt danach komplett war. Es ist, glaube ich, immer ein bisschen relevant, auch wie lang ist das Ding für mich. Also eine Serie wie Naruto würdest du dir nie kaufen. Niemals, das müsste, das, ich habe sowas gern vollständig. Ja, kann ich Ich hab verstehen. so Sachen gerne vollständig und würde die ganz gern irgendwie so im Gesamten haben und da muss irgendwie dann die Ausgaben dafür stimmen. Wie viel dafür aus? Und das wäre halt irgendwie schon sehr scheiße, sage ich jetzt mal. Wenn das halt so viel, deswegen könnte ich mir so Longrunner halt, würde ich mir ganz schwer tun zum Kaufen. Ich finde das auch immer mega Ebenfalls so. nervig. Also es ist nicht so, dass es mich wirklich betrifft, aber wenn ich so sehe, dass dann Sachen wie zum Beispiel Bakemonogatari dann halt nicht alles mit einmal rausgehauen wird, sondern dass dann immer, ja, die nächste Box, die kommt erst in 6 Monaten raus oder sowas, was ich halt vollkommen unsinnig finde. Naja, das ist in Also. dem Sinne sinnig, weil dann die Leute wieder Geld haben, weil gerade bei Peppermint sind die Preise einfach extrem hoch. Ja, dann, ja, aber gut, Ist das nicht ist das jetzt, Zielpublikum. ja, ich bin so reich. Nein, ich finde es aber einfach, also ich finde es von der Logik her einfach seltsam, wenn du dir überlegst, da sind halt Leute, die gucken sich die ersten 6 Folgen an, aber können da nicht weitergucken, weil die DVD-Box einfach noch nicht draußen ist. So, und dann wartest du ein halbes Jahr, damit die nächste Box kommt und du dann weiter gucken kannst. Also jetzt mal angenommen, die würden das nicht alle illegal streamen. Wovon wir ja ausgehen können, dass die meisten Leute den Anime vorher entweder schon gesehen haben oder zumindest größtenteils sich darüber informiert haben, was da abgeht. So, Aber also ich glaube, ich. da verändert sich auch gerade ziemlich viel, weil du eben Sachen jetzt auch aktiv irgendwie auch legal streamen kannst und es immer mehr wird. Dementsprechend wird ja der Absatzmarkt auch irgendwie deutlich kleiner. Ja. Das legale Stream, das ist so eine Sache. Das Problem, was ich merke, ist, die Seasons gerne schauen, ist einfach diese Aktualität, dass sie manchmal trotzdem zu langsam sind. Ich weiß nicht, wie schnell Crunchyroll ist. Eine Stunde später. Ja, Und das wenn du kein Abo mit hast, Subs oder ohne Subs eigentlich, weiß es gar nicht, wie es. mit Subs doch immer, wenn du kein Abo hast, ist es halt eine Woche später. Und das Abo kostet wie viel? 5 € glaube ich. Das Ding ist halt bei Crunchyroll, also wie auch bei Netflix und so, dass sie immer noch dieses Geoblocking drin haben. Ja, das ist extrem Das, nervig, aber ja. ja. Es sind halt die Rechte, also ich meine, du kannst es umgehen, wenn du den VPN und so alles einrichtest, aber es ist halt trotzdem nervig, weil wenn du dir überlegst, dass das deutsche Programm von Crunchyroll relativ klein ist, im Vergleich zu dem, was das englische Crunchyroll bietet, dann ja, ist das halt schon scheiße. Ich meine, für das englische Crunchyroll würde ich locker bezahlen, weil da hast du so viel, hast du genügend, um damit, sag ich mal, mehrere Serien im Monat durchzugucken und da sind halt 5 € absolut ein Spottpreis nahezu, aber für das Deutsche, Wobei ich meine. du ja auch mit Werbung schauen kannst und so, aber trotzdem, ich glaube, fürs Englische würde ich sogar das Vierfache oder so zahlen, weil du ja fast alles sehen kannst. Und bei uns hast du so eine komplette Marktaufsplitterung, Die dass du dann noch Grund. Sachen bei Amazon hast. Dann Akiba Pass kostet, glaube ich, 8 € im Monat. Habe ich bisher noch nicht abgeschlossen, weil einfach die Serien mich nicht so wirklich interessieren. Aber die haben zum Beispiel jetzt auch angefangen, alte Filme und alte Serien auch unter anderem von Universum und eben Peppermint aufzunehmen. Also es wird schon immer attraktiver, auch online. Groß ist denn eigentlich der ganze Spaß? Also wie groß ist die Auswahl, meine ich, für bei Ich glaube, Crunchyroll? deutsches Crunchyroll so um die 100 Serien, Ah, bisschen mehr. wahrscheinlich mehr So, sogar. also gerade 110. von den Seasonal wie. So von den Seasonals, oh Gott, da müsste ich Weil jetzt das wüsste ich, nachgucken. Also kannst ungefähr ein ich Drittel muss. von dem angucken, was läuft, schätze ich. Also weil ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich für meinen Augen der interessanteste Punkt, die alte Serien gucken. Ich glaube schon, dass du am meisten siehst über Seasonal. Ja, also. Mich halt nicht, aber sicher werden mehr Ja, aber den Anime-Fans dann Groß, ist, ja. ich nicht, aber ich glaube, dass der Großteil der Leute, das merkt man ja gerade, dass so Sachen wie Attack on Titan sind riesengroß, wenn sie halt rauskommen, aber halt nicht mehr, sobald sie mal weg sind. Das sind Aber wobei halt ich glaube, du Probleme. hast zwei Märkte. Du hast auch einfach Leute, die Zeug einfach nur in Deutsch angucken und dann auch warten, bis die Sachen übersetzt sind. Ja. Glaubst du, gibt es so viele davon? Aber ja, gibt es, sonst würde es ja nicht immer noch geben. Na, ja, ich weiß nicht. Also. Ich meine, ich gucke auch gerne Sachen in Deutsch, aber ich bin ja nicht jemand, der nur in Deutsch guckt. Ich meine, ich freue mich, wenn irgendwie, wenn jemals Mushishi oder Shinsekai Yori mal in Deutsch rauskommen würde, dann würde ich mir das auch gerne auf Deutsch angucken, aber ich würde niemals so lange warten. Also, ich Glaube, weiß du unterschätzt ein wenig, da geht es nicht nur ums Warten und ums Warten können, sondern auch vor allen Dingen darum, kann ich überhaupt Englisch? Also es gibt immer noch einen Teil in Deutschland, der das Englisch einfach nicht gut ja, beherrscht. nicht nur Englisch, sondern du musst auch, es irgendwie, man lernt es mit der Zeit, so die Untertitel und die Bilder gleichzeitig zu sehen. Aber ich Genau. glaube, für jemand, der das nicht sofort irgendwie so adaptiert, ist es einfach schwierig. Und ich habe einige Freunde, die gern ihr Zeug einfach auf Deutsch oder dann eben auch auf Englisch übersetzt anschauen, weil sie keine Lust haben, die Untertitel zu lesen. Und ich meine, bei manchen Anime, siehe zum Beispiel Tatami, ist es einfach auch so, wenn du die Untertitel liest, kriegst du sonst nicht so viel mit, zumindest beim ersten Mal. Deutlich Ja, weniger. relativ ähnlich gilt es in meinen Augen nämlich auch für Beispiel, was vorhin schon hatten im anderen Podcast, Bakemonogatari. Wenn Ja, da nimm, wenn ja. du da auf die Untertitel mitliest, da die Cuts sind so schnell, und also du kannst die Untertitel in Ruhe lesen, aber die Cuts und die Gespräche laufen so schnell ab zum Teil, dass es echt schwierig ist, das mit Untertiteln zu lesen, vernünftig, in meinen Augen. Ja, wobei du die Cuts ja auch nicht sehen sollst. Also sind stilistisches Effektmittel, aber wenn du Ja die doch, sehen solltest, würde. Also kannst natürlich stoppen und dir nein, die angucken. du sollst die Szenerie sehen. Ja, Ich meine jetzt ich nicht die Zwischenbilder, ich glaube, meine, genau, du meinst ja nicht die dass du mitkriegst Zwischentafeln. überhaupt, was passiert. Ich habe es echt gehabt, dass ich zum Teil nicht mal wusste, was überhaupt gerade abgeht, weil einfach so viel wurde. Also ich war noch am Untertitel lesen und die waren schon aus der Szene raus. Ja, Und mein Beispiel wäre zum einen Psycho Pass und Black Lagoon, weil die halt auch sehr, sehr actionlastig sind und dann halt auch in den Action sehr viel geredet wird. So, und wenn du halt dabei bist, die Untertitel zu lesen, verpasst du halt die Action, die halt teilweise echt geil aussieht. Und das ist halt dann irgendwo verschwendete Aufmerksamkeit, sag ich mal so. wobei ich es da nicht so schlimm finde, aber zum Beispiel, du wolltest dir ja irgendwann mal noch Mind Game anschauen. Da ist es so, also du kannst natürlich auch die deutsche Fassung anschauen, aber ich hatte es mir auch mal am Anfang mit Untertiteln angeschaut. Und allein dadurch, weil so viel Information in diesem Filmbild versteckt ist, musst du eigentlich permanent das Bild analysieren und dann kannst du nicht nach Untertitel lesen, wenn du alles erfassen willst. Im Endeffekt ist es wurscht. Passt bei manchen Animes einfach, sei es die Action, sei es sonst irgendwas, verpasst du einfach, was passiert auf dem Bild zum Teil. Und das ist nicht so gut. Das, die andere Sache ist dann halt, wenn du es auf Deutsch guckst, dann halt wirklich teilweise Szenen hast, also bestes Beispiel Neon Genesis Evangelion, wo halt du Standbilder hast und geredet wirst und eigentlich einfach nur auf ein Bild guckst und mehr und weniger ein Hörbuch hast. Ja, So. genau. Wo Neon Genesis ist halt echt wurscht, ob du eigentlich da wo schaust und nicht guckst, weil es passiert nichts. Ja, das will ich so nicht sagen, aber es gibt Nein, halt es viele passiert Szenen. nichts. Die reden nur, die sind 5 Minuten. Es gibt die Geldprobleme her. Da gibt es halt Szenen, da passiert nichts für zwei, drei Ja, Minuten. Einfach so. das ist halt die Kehrseite so. Also, Ja, wobei es auch welche gibt, was weiß ich, Redline zum Beispiel, da musst du die Untertitel eigentlich nicht lesen, wenn du es mit Untertiteln gesehen hast, weil die irgendwie keine Rolle spielen, so. Die Geschichte hat jetzt nicht so viel Relevanz, aber Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. ja, ist jetzt schon nicht ganz falsch, aber also es gibt schon ein paar coole Sprüche halt auch in den Untertiteln, die du dann verpassen würdest, aber naja. Das Ding ist halt auch, das ist halt im Gegensatz zu Englisch kannst du ja nicht sagen, die sollen halt das halt alles auf Japanisch rausbringen, weil halt der Großteil der Bevölkerung halt kein Japanisch kann, so. Die müssen es ja irgendwie entweder auf Deutsch oder zumindest mit Untertiteln bringen. Deswegen ist das halt, ist das nochmal eine andere Ja, Sache. klar. Ist halt Aber auch wir sind ein die. bisschen vom Thema abgekommen, oder? Richtig, wir sind gerade irgendwie im Untertitel Sinn und Unsinn. Aber wenn wir bei Titel, Untertitel und so weiter sind, wenn ihr es kauft, also das Ding ist ja auch immer, dass die viele Preise so hoch sind aufgrund der Synchronisation, oder zumindest sagt man, es sei so aufgrund der Synchronisation Dann frage ich so mich aber, warum teuer. es Guilty Crown Synchronisationen gibt, die einfach, sorry, aber die einfach scheiße sind. Ja, gute Frage, aber Ich hab es geht mehr um, ob ihr dann lieber einfach alles nur in Untertitel kaufen würdet oder ja, das schon sagt, ja, Synchro kann schon sein. Ja, also es ist zum Beispiel bei Psycho-Pass merke ich das. Ich habe mir überlegt, da nämlich einfach nur die japanische Box, komplette Staffel. Ich glaube, das war irgendwie wäre ein UK-Import gewesen, komplette Staffel Psycho-Pass. Oh Gott, dann mich doch. Japanisch mit englischen Untertiteln. Und das war ich durchaus am Überlegen, ob ich mir das nicht einfach hole, weil es in meinen Augen bessere Option gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Also du könntest auf Synchro verzichten, Ja, wenn ich du kann willst. auf Synchro, ja. Mir ist die Synchro meistens egal. Ich würde mir auch nur dann eine deutsche Synchro zum Beispiel kaufen, nur dann ein Anime mit deutscher Synchro kaufen, wenn die Synchro gut ist. Kommt da jetzt mal ganz klar noch hinzu. Ja, Aber wenn das es irgendeine ist. gute, vernünftige deutsche Synchro ist, dann würde ich es mir holen, ansonsten nicht. Ja, ich überlege gerade, weil ich hatte mich ziemlich geärgert bei Anne mit den roten Haaren. Gut, man kann nicht sagen, für die 15 Euro sind die 50 Folgen auf jeden Fall okay, aber du hast nur die deutsche Fassung, du hast nicht noch die japanische Version. Und ich war in manchen Szenen interessiert zu wissen, wie es im Original gewesen wäre, einfach nochmal für das Sinnverständnis. Und da ist natürlich schade, wenn dann du nur eine Fassung hast, aber das spricht auf jeden Fall dann auch eher gegen Synchro. Das finde ich aber auch eine sehr seltsame Idee, denn weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel Mehraufwand wäre. Also ich Ah, ich meine, du glaube, es ist setzt bei dich. diesen remasterten Versionen, die alle relativ günstig sind. Die liefen halt mal Ja. bei RTL 2 oder irgendwo anders. Und ich weiß gar nicht, ob die die Rechte noch so haben, sondern wahrscheinlich gibt es einfach die fertigen TV-Produktionen, die man jetzt günstig noch rausschleudert. Halt. Ja, wahrscheinlich. Aber es hätte mich schon gewundert. Also, es ergibt halt einfach keinen Sinn, weil du übersetzt diese Texte sowieso und die einzige Arbeit, die du dann hast, ist halt das Timing. Und das ist jetzt nicht so schwierig, sage ich mal so. Ja, Also. wahrscheinlich ist dann die Fassung halt nicht da und du hast nur dieses fertige Produkt und Ja. ne. Okay, wenn wir haben ja, Wubix haben wir, dich haben wir schon gefragt, wie viel du bezahlen würdest, wie wär's denn? Du hast ja auch gesagt, 2 Euro, oder? Pictumoni. Ja, also das fände ich ein guter Richtwert, aber ja, kommt einfach drauf an. Ich glaube, ich würde auch, aber das hängt halt immer davon ab, ob mir was gefällt oder nicht. Ich glaube, 1 Euro pro Folge ist so das Günstigste, was ich jetzt bisher gekauft hatte. Das war Englisch, Lupin the Third, eine Frau genannt Fujiko Mine. Die hat, glaube ich, 12 € die DVD gekostet in Englisch. Das ist echt super. Oder ja, dann eben Ja. auch sowas wie Rose of Versailles, ja, dann noch günstiger pro Folge. Aber ich glaube, ich würde auch bis 4 € oder so pro Folge zahlen, wenn mir der Anime gefällt. Aber das ist halt dann sowas, was du vorher wissen solltest. Ja, Ja, das ist, das. glaube ich, auch noch wichtig, warum gebe ich Geld für ein Anime? Also es ist halt blöd, aber Anime hatte halt immer noch dieses illegale Streaming-Möglichkeit und die ist nicht gerade gering. Ja, du hast ja aber auch teilweise so Graubereich, was weiß ich, wie für ein paar Wochen steht auch vieles manchmal in YouTube drin und so. Genau. Und Das im ist rein. Endeffekt, was ich komme, ist, warum kaufe ich ein Anime da? Ich merke es auch bei mir, wenn ich DVD kaufe, warum gebe ich dafür überhaupt da Geld aus? Gebe ich Gute dafür Geld Frage. aus, weil ich es haben will, oder gebe ich ja Geld aus, weil ich es so geil finde, den Anime? Du also ich bei aus, mir damit es das in zum deine Beispiel, und Wohnung bei stellen mir das kannst. zum Beispiel ganz oft eher so ein, ja, über Geld dafür aus, weil ich möchte das haben, ich möchte unterstützen, das ist mir wichtig so. Ja, das ist auch ein guter Punkt, Das weil ist so, also das ist bei mir auch bei Filmen. Ich kaufe mir Filme nicht, weil ich den Film so mega super duper geil finde, sondern oft, weil ich den unterstützen möchte. das ist ein guter Punkt, weil es gibt ja auch Leute, die dann immer sagen, ja, du darfst nicht streamen und sowas und das schadet der Industrie und so weiter. Und dann Genau. immer sagen, du musst dann immer alles kaufen, und wo ich mir denke, ja, aber wenn ich mir immer alles kaufe, bevor ich es mir angeschaut habe, dann verliere ich ja eigentlich mehr oder weniger meine Marktmacht, nenne ich es jetzt mal so. Weil dann, wenn ich mir alles kaufen würde, dann gäbe es ja keine Differenzierung dazwischen, ob ich das kaufe, weil es mir gefallen oder weil, ob es mir gefallen hat, nachdem ich es gekauft habe oder nicht. Und es kann halt Ja. sein, dass ich dadurch Sachen unterstütze, die ich gar nicht unterstützen will. So, und Genau, das ist das ist nämlich halt schon ein Schwachsinn. Problem. Genau, und Ich das ist mache es halt schon viel genauso. Geld. Ja, ich kaufe, also ich mache das auch bei Filmen so, ich kaufe mir nur Sachen, bei denen ich fix weiß, die möchte ich auf Dauer haben, die möchte ich sitzen, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Für mich Kaufe gilt, ich mir glaube ich, beides, aber. und alles andere tatsächlich erst einmal Nebensache, sage ich jetzt mal. Also ich hatte mir ja zum Beispiel Sumiki no Ie auf Japanisch gekauft. Oder ja, ist ja egal, hat ja keine Wörter, die drin vorkommen, also ist eigentlich egal. Aber da auf jeden Fall habe ich mir die DVD gekauft, weil ich kann es mir auch bei Crunchyroll angucken in der englischen Fassung, warum auch immer der nur bei der englischen Fassung drin ist, weil er ja keine Worte hat, egal. Aber angenommen, der fliegt dann mal irgendwann raus, dann habe ich ihn halt nicht mehr und der bedeutet mir so viel, dass ich ihn gerne im Regal habe. Wie auch Tatami. Ich habe zwei Exemplare von Tatami Galaxy, einfach weil ich einen nachgekauft habe, als ich den anderen verliehen hatte. Und jetzt habe ich quasi ein Verleihexemplar für Freunde und eins für mich zu Hause. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, das ist nicht doof. Ja, aber es ist halt so, das macht halt Sinn. Irgendwie nicht doof. Es macht Ja, schon Sinn, dass du sagst, irgendwie ich. ich kaufe ja auch das, was ich mir auch gerne ins Regal stelle. Also gerade sowas wie Technolize, habe ich ja auch gekauft, weil ich dann auch sagen möchte, ich habe Technolize. So, das ist auch irgendwie sowas, Aber wo das sind dann auch ich. so Sachen, glaube ich, wenn die so selten dann sind, und ich meine, Technolize ist schon seit zumindest manche Teile schon ewig vergriffen, dann hast du da auch irgendwo eine indirekte Wertanlage. Ist halt die Frage, ob du es dann nochmal so verkaufen kannst für den Preis, aber. Oder will. Also, ich will es eigentlich nicht verkaufen, sag ich mal Ja, so. du wolltest mir ja nicht mal vermieten. Ja, also, das ist mein Schatz. Alles meins. Du Ja. kriegst nichts. Ich weiß ja nicht, wie weit du entfernt bist, deswegen. Ein bisschen. Ja. Da kann ich nicht einfach mal so vorbeikommen und das einkassieren dann. Naja, Nee, aber das ist das Gleiche auch bei Mangas beispielsweise, ja. weil manche, oder gerade da sind ja die Lizenzen so stark, dass es dann einfach teilweise komplett vom Markt genommen wird, wenn es abgelaufen ist. Und dann lohnt sich die Sachen einfach schon zu kaufen, wenn sie existent sind. Ja, also definitiv. Ich finde es halt auch schade, dass halt, also manche Sachen dann, dass du die dann nicht mehr, gar nicht mehr legal kriegst. Das ist ja auch immer so, also es gibt ja Leute, die dann immer so entschieden gegen illegales Streaming sind, dann sagen, ja, dann hast du halt Pech gehabt, den zu gucken. Das ist ja nicht falsch, aber es gibt Sachen, wo ich ja gerne unterstützen würde. Zum Beispiel Urban Star Racers, wenn das einer von euch kennt. Ja. Sagt mir jetzt nur Namen, was. Ja, das lief bei RTL 2 Sci-Fi-Rennen-Gedöns. War eine Kooperation mit einem französischen Studio. Und das würde ich sehr gerne kaufen, aber das kannst du nirgends kaufen. So. Kann Tja. das durchaus verstehen. Ja, es ist Also, halt. Ja. Beispiel wäre da für mich ganz klar Baccano. Und Baccano wäre auch, das wäre auch so ein Anime, wo ich sage, den würde ich total gern haben, wenn der halt irgendwie rauskommen würde. Aber mir ist halt dann, da muss ich zum Beispiel sagen, da ist mir halt dann der Aufwand, dass ich es im Moment irgendwo importiere aus Amerika drüben, zu groß. Oder schaue, wo ich es herkriege, weil das ist auch, glaube ich, aktuell gar nicht so einfach zu kriegen. Ja, aber ich glaube, man muss auch immer bedenken, dass es so zwei Seiten gibt, weil beispielsweise Crunchyroll war ja auch früher eine illegale Streaming-Seite, die so groß geworden ist, dass sie jetzt legal handeln kann. Das sagt eigentlich schon extrem viel über dieses ganze illegale Stream. Warten wir mal ab, wann Kiss Anime legal wird. Ja, ich glaube, so schnell wird es nicht passieren. Also das Angebot ist dort deutlich größer. Nee, aber zum Beispiel auch über den Film, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben und den ich auch im letzten erwähnt habe, Angel's Egg, den gibt es halt nur in Japanisch und da auch nicht mehr in aktueller Produktion, sondern nur noch in Altbestand. Ist aber trotzdem irgendwie ein Klassiker geworden, weil es halt zwei englische Fanübersetzungen gibt. Ja. Weißt du, wie willst du sowas kriegen? Hast halt den Vorteil, es ist bei YouTube drin, aber das war es so. Ja, was ja an sich sogar, also für dich als Zuschauer vollkommen unbedenklich ist, das dort zu gucken. Könntest du sogar dort runterladen, rechtlich gesehen. Kannst du. Das ist legal, weil YouTube eine legale Quelle ist und du kannst dir immer eine private Kopie machen. Du darfst es nicht weitervergeben oder sowas, aber du kannst für dich das immer eine private Kopie machen, solange es eine legale Quelle ist. Falls irgendjemand Jura studiert, kann er gerne etwas Entsprechendes in die Ich wollte Kommentare gerade sagen, schreiben. da würde ich eher einen Juristen befragen. Das halte ich für kritisch, das so zu einfach zu sagen, Das habe ich von wenn einem du auf Juristen YouTube von der bist. Kanzlei, wie hieß die, WBS oder so, die haben dazu mal ein Video gemacht. Es ist, in Deutschland ist es so, du darfst keine Privatkopie machen, wenn es aus einer offensichtlich illegalen Quelle kommt. Das ist die einfache Regel. Ansonsten wäre ja, ich meine, du lädst ja auch quasi Bilder runter, mehr oder weniger. Wenn du irgendwelche Seiten besuchst, kommt ja auch alles in deinen Zwischenspeicher und so, das wäre ja dann theoretisch auch Na alles gut, der illegal. Zwischenspeicher ist eher eine Grauzone. Ja. Ja, ich glaube Ja. auch, wenn du dann anfängst, Sachen zu Da brennen, ist vielleicht nicht, aber egal. driften wir jetzt ab, aber das ist Ja. eine komplette Grauzone, Zwischenspeicher, deswegen ist ja auch Streaming so kompliziert. Aber Ja. Geld, so wie wir es jetzt haben, als natürlich sind wir Kunde und kaufen ein, aber eigentlich ist damit ja auch immer gleich verknüpft, wie finanziert man etwas, hast du ja auch schon angesprochen. Und natürlich kann man dann die Produkte direkt kaufen, aber du kannst ja auch andere Produkte kaufen oder kannst Kickstarter-Kampagnen, die es ja auch mittlerweile gibt. Ich meine, Yuasa hatte damals mit Kickheart den ersten Kickstarter für Anime-Bereich gemacht. Oder wie wir im letzten Video mit Shelter, ist ja auch so eine Möglichkeit, so eine Querfinanzierung zu haben. Ja, das wird sowieso wahrscheinlich in Zukunft immer mehr ansteigen. Ich glaube, es gibt auch gar keine andere Wahl, denke ich mal so. Das, sag ich mal, das Speichermedium, Blu-ray, DVD, Sag nicht, dass es aussterben wird, weil das halte ich für das einen nicht, Schwachsinn, nee. weil Also. das haben sie ja den DVDs auch schon bezeichnet und das ist auch nicht der Fall. Ja, es gibt immer noch Vinylplatten, es gibt auch immer noch Kassetten. Das Einzige, was auch ausgestorben ist, ist VHS. So. Ja, Das, wobei das, sich das. einfach, ich glaube, das ist so wie bei Medientypen. Es gibt einfach dann nachher andere Nischen, die so vorher nicht unbedingt gedacht waren und nicht komplett Genau. einfach, aber ja. Das Ding Gerade ist bei halt Anime bloß. und der Finanzierung ist, glaube ich, auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber hoch sind die Kosten dafür? Also so, wie viel Geld muss da finanziert werden? Weil die meisten Sachen, die irgendwie gecrowdfundet werden, so, wenn ich jetzt kurz in den Film und Bereich reingehe, das sind ja meistens, wenn da irgendwas kommt, das sind ja eher Filme und keine wirklichen Serien. So. Das ist halt auch immer das Nächste, dass Serien schon unwesentlich teurer sind oft als Filme. Also gerade wenn man sie crowdfunden will. Und wenn man sie in einer guten Jetzt nicht, Qualität optisch machen willst. ich red jetzt nicht irgendwie von AAA-Filmen, die irgendwo 100 Millionen kosten, sondern ich sage jetzt mal unteres AAA-Niveau mit Plus bis B-Niveau, die halt nicht irgendwie unendlich viel Geld kosten, trotzdem aber irgendwo gut gemacht sind. So Crowdfunden ist da schon immer die Frage, wie teuer ist es, so eine Anime-Serie zu produzieren? Wie lang soll die werden? Das ist ja das Nächste, meine Serie, das zu Ding. Ja, aber ich Ja. glaube, es muss auch gar nicht nur Crowdfunding sein, sondern du müsstest einfach in japanischer Sicht vielleicht mal wegkommen vom reinen Blu-ray-Verkauf als Netflix. Erlösquelle. Und dann kann Ja. man das irgendwie kombinieren. Ich meine, wenn die entsprechend viel Geld einfach zugeschossen kriegen für die und die Werke, dann ist es okay, dann können sie das vielleicht frei verplanen. Und deswegen gibt es ja auch dann nochmal extrem viel Merchandise und vielleicht Originaltitel oder so. Das Ding ist halt auch, dass die Anime-Studios in Japan halt vollkommen abhängig sind von den Fernsehsendern. Also zumindest aktuell. Das ist ja nur also der Fernsehsender bestellt ja beim Studio den Anime. Und das ist ja momentan quasi die einzige Möglichkeit für ein Studio, was zu produzieren. Es sei denn, sie gehen das Risiko, einen Film zu machen. So. Aber ansonsten ist das momentan die einzige große Quelle. Und es hilft halt vor allem den Studios, weil sie sich so in eine bessere Verhandlungsposition bringen, wenn sie zum Beispiel sagen, ja okay, wenn es so viel kostet, dass wir das mit euch zusammen machen. Warum? Dann fragen wir vielleicht einfach mal Fans, so, ob sie uns das nicht finanzieren wollen, oder wir fragen Netflix an, ob sie uns das nicht finanzieren wollen und solche Sachen. Das hilft eigentlich den Anime-Studios nur, dass sie da mehr Auswahlmöglichkeiten bekommen jetzt mit der Zeit. Ich glaube, die Frage ist, wie groß wird das Streaming in Japan werden? Weil ich glaube, ich kann mir jetzt täuschen, aber ich glaube, dass die Streaming-Anbieter in Japan einfach auch noch nicht wirklich groß und eigentlich einfach interessant sind für die Japaner selber. Ich glaube, es gibt es überhaupt da nicht hat, so in dem da hat, das ja, genau, da hat eigentlich fast ich, gar nicht. Da hat, glaube ich, der Fernseher einfach noch einen viel größeren Stellenwert als hier im Westen. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, definitiv. Aber das hängt ja auch davon ab, und dadurch werden ja auch die ganzen Serien gemacht, weil alles Sendeplatz gebunden ist. Und ja, du hast dann eben den für den und den Sendeplatz, und deswegen ist der Anime dann auch so und so. Ist ja auch was wir hier im Westen nicht immer so realisieren. Tokyo Ghoul, TV-Version, große schwarze Dinge, das ist der letzte, der mir gerade einfällt, die PG-13-Rating für Tokyo Ghoul. Ja, ja. Oder diese großen schwarzen Kreise. Ja, Terraformers war auch so. Ja, Terraformer konntest du fast nicht gucken, wenn das zensiert war, weil da waren so viele schwarze Balken, du hast teilweise vom Bildschirm gar nichts mehr gesehen. Ja, es war ja auch noch nicht mal so, das war halt so Paint-Kreise quasi, einfach nur so ein runder Kreis über den Kopf, der abgerissen wurde. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, da kommt dann, schicken das an das Studio, und das Studio stellt dann irgendwas da, das können wir ja so eigentlich gar nicht schicken. Aber hol mal den Praktikanten und lass den mal kurz im Paint alles drüber malen. Und dann kommt der Praktikant, nimmt diese große Kreisfunktion vom Paint, wo es zum Kreis einfach nur die Größe sein ist, und der macht es dann. Ja, das ist wahrscheinlich die akkurate Ding, so viel wie die verdienen. Also so gefühlt passiert das so in die Richtung, und ja. Nee, aber darum ging es gar nicht, sondern ich meinte, dass wenn du quasi Crowdfunding oder einfach andere Geldquellen hast, dann hättest du vielleicht auch freiere Projekte, die möglich wären. Und das ist natürlich auch, finde ich, was interessant ist, weil du hast 2-3 Sendeplätze, die vielleicht alternatives Zeug zulassen, aber sonst bist du eigentlich immer in deiner Standardserie für deinen Standardplatz. Ja, guter Punkt. Also wenn du halt einen Auftrag kriegst für eine Kinderserie, wirst du die halt, egal wie das, wie die Vorlage ist, die du dann eventuell verwendest, du wirst es halt dafür machen. Monster Hunter zum Beispiel, was ich weiß nicht, wie der Sendeplatz davon ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher im Kinderprogramm läuft. So, bist du dann auch relativ angearscht. Das glaube ich gar nicht. Hast du den Anime gesehen? Ich? Ja. Stellenweise schon, der ist gar nicht so, also der ist nicht so kinderfreundlich. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen. Das, was ich davon gesehen habe, das sieht mehr nach Pokémon aus. Ja, optisch schon. Die Optik ist schon so Pokémon-Art, aber Monster Hunter ist zum Teil sehr dunkel. Ah nee, nicht Monster Hunter, Moment. Ich habe das gerade Monster Hunter mit Hunter x Hunter verwechselt. Ich bin so jetzt ergibt das, was du sagst, deutlich mehr Sinn. Ja, nein, ich habe gerade Monster Hunter mit Hunter. Ja, okay, alles klar. Nee, Monster Hunter ist zumindest von den Bildern her so eine quietschige Kinderserie mit irgendwie so Niveau Gummibärenbande oder so. Was halt der Vorlage überhaupt nicht gerecht würde. Aber naja. Das ist sicher ein Faktor, der einschränkt. Die Frage ist dann halt, das ist sicher eine Frage, ob dann die Fernsehsender vielleicht auch nicht einfach sagen, ja, ihr habt das nicht von uns, sag ich mal, finanziert bekommen, dann lassen wir euch das auch gar nicht erst senden. Ich glaube, da bräuchten die Studios dann auch eine Möglichkeit, das selber irgendwie vermarkten zu können. Da müsste halt dann Streaming größer werden. Wenn halt dann Streaming größer wird in Japan, oder wenn es halt einen anderen Stellenwert hätte, dann könntest du einfach zu Netflix gehen, oder dann könntest du einfach zu das selber auf irgendeine Plattform, die es gibt, Dailymotion oder was, online stellen. Also ich glaube nicht, dass wenn ein Studio zu Netflix geht und sagt, wir haben da einen Anime, wir würden den gern senden, aber die großen Fans sind, lasst uns nicht, wollt ihr den vielleicht haben? Ich glaube nicht, dass Netflix dann sagt, mal lieber weg, sondern dass Netflix sagt, klar, gib. Ich meine, ja, gerade da sie jetzt auch immer mehr in den japanischen Markt drängen wollen, also ja, sie haben die sind sehr dankbar für jeden Anime, den sie da streamen können. Und sie kaufen sich ja auch einige, sie haben sich ja auch einige Animes gekauft, das ist ja, und auch, ich weiß halt immer nicht so genau, wer die Entscheidung trifft, ich weiß halt zum Beispiel nicht, ich hab's vorhin erwähnt, so, wer bei denen dann sitzt und dann irgendwie sagt, wir brauchen irgendwelche Deals mit Studios sind, das müsste ich eigentlich mal nachschauen. Halt irgendwie sind so Sachen drin wie Fate Stay Night, Unlimited Blade Works und Seven Deadly Sins und Full Metal Alchemist und Full Metal Alchemist Brotherhood, so Animes, wo ich sage, die sind eigentlich relativ gut, und dann sind halt so Sachen drin wie die Ajin, die halt überhaupt niemanden interessiert haben eigentlich, oder auch eben dieses Kurumokoro, was überhaupt keine großen Wellen schlägt. Oder Trinity Blood, wo ich sage, das sind so an. Kannst du selbst im Nischenmarkt nur schwer vermarkten, also selbst hier nicht. Das kommt drauf an, auf wie viel es kostet, oder? Also nehme ich mal an. Kann auch sein, ich weiß es nicht, aber ich hätte, wird dann halt, weiß ich nicht, ich hätte halt, ich hätte zum Beispiel, ich hätte kein Trinity Blood und ich hätte wahrscheinlich auch Kurumokuro nicht geholt, wenn ich mir jetzt die Season so anschaue, in der Kurumokuro lief, da gab es mit Sicherheit was Interessanteres. Da bin ich jetzt mal ganz optimistisch. Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie lange diese ganzen Verbindungen bestehen, weil du hast ja mit Sicherheit auch Publisher, die dann Zeug abnehmen und die werden nicht nur einen Titel nehmen. Das siehst du ja hier bei siehst einfach, dass du so Folgeaufträge hast. Du bist sowieso mit dem Studio im Gespräch, dann werden die wahrscheinlich eher dir wieder die Serie geben und dann hast du vielleicht auch gar nicht so viel Platz, da irgendwelche neuen Titel zu holen. Das sind ja eh alles in erster Linie nur Lizenzen. Das ist ja noch nicht mal. Ist ja eh immer wieder erneuert. Es ist nicht für die Ewigkeit. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass das. Die haben nur Lizenzen. Das bedeutet, dass die auch irgendwann, wenn auslaufen und Netflix die erneuern muss. Es war nämlich, ich glaube, früher war nämlich auch mal Bloodlet auf Netflix. Da ist die Lizenz abgelaufen. Und ich glaube auch, sie haben die Lizenz für Sidonia no Kishi, Knights of Sidonia zum Beispiel, auch erneuern müssen. Kommt bei Netflix vielleicht auch noch dazu. Ja, das wird bei allen so sein, auch mit dem DVD-Drucken oder auch. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das dauert. Also ich glaube, dass er gerade die Rechte dran sichern, jetzt vielleicht nicht unbedingt hier, aber dass die schon dauerhaft haben, dass die da nicht irgendwie ständig erneuern müssen. Das gibt bestimmt unterschiedliche oder Vertragsoptionen. Also bei Netflix ist es halt schwierig, weil du kannst halt bei Netflix nicht sagen, ja, für weiß ich nicht. Der, wenn XY mal der angeguckt wird, dann kriege ich so und so viel Geld von dir, sondern bei DVDs kann ich halt immer sagen, okay, pass auf, du kriegst die Lizenz und ich krieg noch eine Gewinnbeteiligung für alle DVDs, die du verkaufst, bin ich zu, weiß ich nicht, 1%, 5%, was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus, ich weiß auch nicht, wie die Höhen sind, was da quasi die Umsatzspannen sind. Ich glaube, man beteiligt sich nochmal. Du kannst halt bei DVDs ist es halt sehr leicht festzustellen, wie viel Gewinn mache ich und wie viel Verlust mache ich, weil da habe ich einen Produktionswert, weiß ich, da kostet mich die Produktion 100.000 Euro, der Anime selbst hat irgendwie auch nochmal samt Lizenz 100.000 Euro gekostet, das heißt, das heißt, wenn ich meine DVD zu 60 Euro rausschmeiße, muss ich Minimum XY DVDs verkaufen, damit sich das irgendwie rentiert. Kann ich halt vielleicht da machen, bei Streamingdiensten hast du halt immer den Nachteil, der hat den dann halt und kannst du nachschauen, wie oft wurde der angeklickt, aber ich glaube nicht, dass da irgendwer tatsächlich auf Klickbeteiligung drauf ist. Ja, Klick alleine sagt ja auch noch nicht mal so viel aus. Sag ich genau. Also und vor allem, die kriegen halt kein Geld. Es ist ja wurscht, ob das kann ja Netflix alles nachprüfen. Aber es ist ja im Endeffekt, ist es ja wurscht, ob die das 10 Minuten oder Viertelstunde schauen oder 100 Mal. Da fließt ja kein direktes Geld, weil ob ich den Anime jetzt gucke oder nicht, der ist halt da. Richtig. Ich zahle meine 10 Euro an Netflix im Monat und habe dafür das gesamte Angebot. Ich glaube, bei DVDs, um das nochmal zu sagen, ist es glaube ich so, dass du legst vorher eine Auflage fest, von wegen zum Beispiel 10.000 DVDs, die du verkaufen möchtest, und bis 5.000 DVDs geht aller Gewinn zurück an das Studio in Japan und danach machst du den Gewinn. Ich glaube, das ist so die gängige Variante, so wie ich das mitbekommen habe, aber ich bin da auch kein Experte drin. Wenn jemand von euch bei einem großen Anime- oder Manga-Verleger arbeitet, kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich nämlich gerade mal geguckt, weil wir vorhin so bei Preisen waren. Psychopass Volume 1, Deutsch glaube ich ist es hier, wenn ich es richtig sehe, kostet 35 Euro und die komplette Staffel als UK-Import, in einem, ich glaube das ist sogar ein Steelbook, oder? Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, jetzt ist es optisch nett, mit englischen Untertiteln und englischer Sprache und japanischer Sprache, kostet 32 Euro. Kann quasi, wenn ich des Englischen mächtig bin und keine deutsche Synchro brauche, kann ich die gesamte Staffel billiger haben, als ich die ersten, in der ersten Volume, 4, 5, 6 Folgen? Ich glaube, 4 sind bei einer DVD in der Regel. Ja, genau, 4 sind es. Je nach DVD sind es bloß auch 3, also ja, das ist halt auch gerade, kann man sagen, aber es ist halt im Endeffekt, das steht für mich halt in keinem Verhältnis, das ist, was ich meinte vorhin auch mal mit Geld, das steht im keinem Verhältnis zueinander. Ja, wobei ich glaube, da auch die Mautgröße eine entscheidende Rolle spielt. Play-Import? Nee, aber du hast einfach wahrscheinlich einen amerikanischen Markt, der 20 oder 10 mal so viele DVDs überhaupt absetzt wie im deutschen. Und dadurch ist wahrscheinlich dann die Stückzahl einfach auch nochmal niedriger. Ja, ist halt, das ist doch, das ist schon relevant. Also du kannst halt mit mehr kalkulieren. Ich weiß nicht, wie viel Anime-Fans in Deutschland gibt, die wirklich groß DVDs kaufen, wie groß da der Anteil ist. Also, es hängt natürlich auch wieder von der Serie ab, aber weiß ich, Attack on Titan, wie oft wird sich das denn verkaufen als DVD? 100.000 Mal? Jetzt nicht mehr, das ist viel jetzt zu spät. Mehr. Also, ich glaube, da würdest du in den USA deutlich mehr haben. Ja, aber in den USA sind die auch nicht billig. Ich habe jetzt gerade mal auf Amazon geguckt, das ist teilt sich zum Teil gar nicht so viel. Das ist schon auch die komplette wieder. Jetzt müsste ich es nur mal irgendwie umrechnen. Wir haben aber einfach keine Ahnung, wie sich die Preise zusammensetzen und dementsprechend können wir nur spekulieren. Klar, das ist korrekt. Ja, aber Gott, was du sonst machst. Ich mein, sonst brauchst du gar nicht drüber reden, kannst sagen, es ist wieder das teuer. War's. Also, gerade nicht mehr ein. Ich werde mich auch dann, glaube ich, verabschieden, weil ich habe langsam Hunger. Ich weiß noch sonst nichts mehr für das Thema, wenn ich ehrlich bin. Mich würde noch interessieren, wie viel Merchandise ihr gekauft habt, weil das ja auch irgendwie so ein Quereinstieg oder Querfinanzierungsding ist. Ich habe tatsächlich noch kein Merchandise gekauft, wenn ich mich, ja, noch kein einziges Merchandise. Ich glaube, das einzige Merchandise in Anführungszeichen, was ich habe, ist eine Postkarte von Abel Nobashi. Und die habe ich geschenkt bekommen. Sonst habe ich nichts. Wenn ich meinen Soundtrack als Merchandise zähle, den ich aber gekauft habe, weil ich den Soundtrack gut fand und nicht, weil mich der Anime so interessiert hat, dann wären es wahrscheinlich 50 Euro. Wenn ich den nicht dazu zähle, wären es 0 Euro. Auch ich habe keine gekauften Anime-Figuren und gar nichts da. Ja, ich habe auch nicht viel und ich glaube, die Sachen, die ich habe, die man als wirklich Merchandise bezeichnet, habe ich auch alle geschenkt gekriegt. Aber gerade ich habe halt auch extrem viele Manga gekauft und das ist natürlich auch nochmal irgendwie eine Art von Finanzierung, gerade bei so längeren laufenden Titeln. Ja, klar. Bei Merchandise muss ich halt ganz einfach sagen, ich habe kein Interesse daran, mir so eine Scheißfigur irgendwo ins Zimmer zu stellen. Ich finde, also, es bringt mir einfach überhaupt nichts, finde ich. Also ich kann es teilweise verstehen. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe zum Beispiel, Dark Souls 2 und die Dark Souls 3 Collector's Edition. Das heißt, ich habe da die zwei Dark Souls Ritter bei mir rumstehen und ich habe mir auch bei Tales of Symphonia und Tales of Zestiria die Collector's Edition gekauft und habe also auch diese Chibi-Figuren bei mir rumstehen. Also ich habe, und ich merke man schon, das ist schon nett, die rumstehen zu haben, aber das ist das, was ich auch merke, ist, ich würde mir hier trotzdem irgendwie, einfach weil die meisten Anime-Figuren auch in meinen Augen so komisch aussehen, die kann ich nicht in ein normales Zimmer als Deko stellen vor meine Dinger. Das wirkt, die wirken, die sehen so komisch aus für mich einfach. Und schon gar nicht diese pseudo-erotischen Figuren, die dann irgendwie gezielt in lasziven Posen sind, die dann noch seltsamer ausschauen. Ich denke, wer kann das denn öffentlich, also das ist mein Gedanke, wer stellt sich sowas öffentlich denn in sein Zimmer und würde dann Gäste empfangen, die noch nicht in seinem Zimmer waren? Otakus. Oder selbst. Ja, aber wir haben ja, aber Otakus lassen ja niemanden in ihr Zimmer, also erledigt sich das. Ja, deswegen können sie sich das leisten. Das ist so ein Problem, das ich persönlich da habe. Das ist, warum ich ganz ungern irgendwelche Anime-Figuren in groß handle. Die Chibi-Figuren finde ich zum Beispiel, die finde ich so ein Ritter, den würde ich mir reinstellen. Ich würde mir auch die, wenn ich sie kriegen würde, die Final Fantasy 15 Collector's Edition holen und mir die Figur von dem Noctis, weil ich die ganz geil finde, würde ich mir auch hinstellen, weil das nicht so ganz krass blickt. Aber Ich glaube, ich würde mir keine Figuren kaufen, schon allein dadurch, weil ich die dann immer abstauben müsste. Ja, dafür bin ich glaube, das einzige Mal, wo ich mir eine Collector's Edition oder irgend sowas gekauft habe, war bei Two Worlds 2 und das auch nur, weil die günstiger war als die normale. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich die da gekauft habe. Ansonsten sehe ich da keinen Sinn dahinter. Aber ja, ich denke, wir haben viel zu dem Thema gesagt. Falls euch noch irgendwas auf oder unter oder in den Fingernägeln brennt, könnt ihr es ja noch loswerden. Offensichtlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, dann war es das auch schon wieder mit unserem kleinen, feinen Podcast hier. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Und ich hoffe, die Leute, die bis hierhin durchgehalten hatten, auch ihren Spaß. Und ja, keine Ahnung, schreibt in die Kommentare, wie viel ihr ausgegeben habt, schreibt Themen oder tut es nicht. Schreibt irgendwas in die Kommentare, was ihr schon immer loswerden wolltet. Was haltet ihr von unseren Gästen? Was haltet ihr, keine Ahnung, von den vorgeschlagenen Videos? Was auch immer. Und die letzten Worte gebühren natürlich wie immer den Gästen, falls sie was sagen möchten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaut euch alle schönen Reviews auf Lassigs Kanal an. Mich, wenn es jemand hat, mich würde interessieren, ob sich irgendwer eigentlich mal diese Brustmauspads freiwillig kauft und die benutzt. Das, wenn das jemand macht, der soll das mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Also. Ja, dann auf Wiederhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.